Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zu einer Woche, einer neuen Woche begrüße ich euch ganz herzlich. Heute Nacht, Montag auf Dienstag, offene Show. Und das heißt, ihr ruft ganz einfach an, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Mit höchster Spannung sehe ich jetzt dem ersten Anrufer, der ersten Anruferin entgegen. Es ist nämlich Laura. Hallo Laura. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend, Domian. Laura ist 24 Jahre alt und hat vorige Woche mit mir gesprochen. Das ist richtig, Domian. Und es ging um einen Erziehungsurlaub. Richtig, den ja, du an Wochenende stattfinden sollte. Der an diesem letzten Wochenende stattfinden sollte. Fass doch bitte nochmal für die Zuschauer und Zuhörer, die letztes Mal nicht dabei waren, zusammen, um was es sich da gehandelt hat, um diesen Erziehungsurlaub. Also ich lebe in einer SM-Beziehung, das heißt in einer devot-dominanten Beziehung. Mhm. Du bist devot? Ich bin devot veranlagt, ja. Mein Mann ist dominant veranlagt, mhm, und wir haben eine Beziehung zu einem Pärchen aus Berlin, mhm, was ebenfalls eben in der gleichen Konstellation lebt wie wir. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir mit dem Pärchen schon öfters was zusammen gemacht haben, auch öfters schon unterwegs waren in Berlin und sonstigen Sachen. Und auch privat was mit denen unternommen haben. Und es ist so jetzt praktisch, dass ich eben halt an dem letzten Wochenende abgegeben werden sollte zu diesem dominanten Mann, zu genau. Max. Ganz genau. Genau. Du solltest, das ist so ein schöner Begriff, ne? Du solltest zum Erziehungsurlaub zu ihm gehen, ne? Ganz genau. Und wir haben darüber gerätselt, was alles hätte passieren können, wenn du denn dann zu ihm gehst. Richtig. Und du hattest so ein bisschen Besorgnis geäußert hier im Gespräch mit mir. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns nicht um ungelegte Eier reden. Wenn du da hingehst und es sah so aus, als würdest du hingehen wollen, reden wir am Montag nochmal und du erzählst uns dann, was passiert ist. Ganz genau. Also Frage 1, warst du da? Ich war da. Frage 2, wie war's? Ich kann nicht mehr sitzen. Also erzähle uns, was passiert ist. Also ich bin heute zumindest auch nicht arbeiten gewesen. So schlimm war es? Ja, also ich muss dann doch knien, wie es sich auch für eine devote Frau jetzt gehört. Nochmal von Anfang an. Also hat dein Freund, dein Mann dich dahin gebracht? Also wir sind Samstagabend dorthin gefahren. Mhm. Seine Frau war auch aus Berlin da gewesen. Mhm. Es ist aber doch etwas anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Wir sind, es war praktisch nicht so, dass er mich direkt da abgegeben hat. Wir sind erstmal zu viert rausgegangen, mhm, an diesem Abend. Mhm. Und sind zusammen in eine Diskothek gefahren, eine Fetischdiskothek, mhm, in der Nähe von Köln und wo auch eben halt SMler sind und verkehren. Mhm. Und haben da erstmal eine ziemlich derbe Schuh auch schon abgezogen. Du? Ich mit meinem Partner, er mit seiner, ja, Partnerin, mhm, und, ja, eben halt auch ein bisschen durcheinander. Ja. Und von da aus sind wir dann morgens früh um 4 Uhr abgehauen, mhm, und haben diese beiden dann eben halt nach Hause fahren wollen, mhm, wo ich dann schon gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass es doch überhaupt noch stattfinden soll, mhm, oder tut. Mhm. Und ich bin dann, wollte mich eben halt verabschieden, mhm, und da meinte eben halt mein Mann zu mir, warum verabschiedest du dich denn? Du gehst jetzt zum Max. So war es ja geplant. Ne? So war es dann, mhm, auch geplant, aber wie gesagt, die Laura hat da nicht unbedingt mehr mit gerechnet. Und aber Laura hatte da auch nichts mehr zu melden in dem Moment. In dem Moment hatte ich da weniger was zu melden, außer aus dem Auto auszusteigen, mich von seiner Frau zu verabschieden. Wo ist die Frau dann hingegangen? Sie ist damit zu meinem Mann. Zu deinem Mann, so war es. Ne? So, jetzt saßt du im Auto von Max. Bitte? Jetzt saßt du im Auto von Max? Nein, wir standen schon vor seiner Haustür. Achso, schon vor der Haustür. Mhm. Ganz genau. Dann bist du mit reingegangen. Ausgestiegen und bin dann mit ihm halt eben ins Haus reingegangen. Mhm. Und ich habe mich erstmal gar nicht gewusst, wie ich mich in dieser Situation verhalten sollte. Mhm. Weil es, wie gesagt, eine ungewöhnliche und neue Situation für mich war. Du warst ja auch sehr müde, es war ja früh morgens, ne? Na, müde eigentlich weniger, ich bin Nachtmensch, ja. Das ist okay. So, jetzt standst du da Mutterseelen alleine. Ich stand mit Max im Haus. In Lack gekleidet. Und hast die Befehle des Meisters erwartet? Ich habe dann erstmal ein paar Handfesseln und ein paar Fußfesseln bekommen, die ich mir anlegen sollte. Ja, so fängt es immer an, ja. Da er so ein nettes Himmelbett hat, was er auch Himmelbett Max nennt, ja, hat er mich daran angekettet. Mhm. Und mit dem Rücken zu seinem Gesicht. Mhm. Und wir haben so ein paar verschiedene Abmachungen, wie zum Beispiel nicht anschauen und solche Geschichten. Mhm. Und wenn ich das dann doch getan habe, im Laufe des Abends, wo wir unterwegs waren, gab es für jedes Angucken 10 Schläge auf den Arsch. Mhm. Und mein Po sah dann am nächsten Morgen doch ziemlich blau und grün aus. Aber nun war es ja schon der nächste Morgen und du warst bei ihm im Haus. Richtig. Wie entwickelte sich denn das so dann in den Vormittag hinein? Es war eben halt so, dass ich erstmal eine Stunde da gestanden habe, er mich betrachtet hat, ich mich ihm gegenüber präsentieren sollte. Mhm. Wir haben nicht miteinander geschlafen, weil das ist so eine Sache, die auch nicht wichtig ist. Und mhm. ich sag mal, ein richtiger SMer hat seine Frau dafür. Mhm. Wir haben eigentlich alles miteinander ausgelebt. Wir haben keine Nadelspiele gemacht, die ich an diesem Tag, wo wir miteinander gesprochen haben. Die Sorge hattest du ja. Ne? Ganz genau. Was war denn dann jetzt überhaupt das, das Extremste, was an dem Wochenende passiert ist, während du deinen Erziehungsurlaub da verbracht hast? Das Extremste waren die Schläge. Die Schläge. Weil so hat mein Hintern noch nie ausgesehen. Wie lange warst du denn da? Bis Sonntagabend? Ich war bis Sonntagnachmittag um 16 Uhr dort. Und dann hat dein Partner dich wieder abgeholt? Er hat mich dann abgeholt, mhm. ganz genau. Und dann sind wir noch ein Momentchen da gewesen und dann aber auch nach Hause gefahren. Gab es denn auch so Situationen, von denen du letztens erzählt hast, es könnte sein, hast du gesagt, dass der Max, heißt er ja, dass der Max mich einfach irgendwie ankettet und auch ein paar Stunden alleine lässt? Ist sowas auch passiert? Er hat mich nicht allein gelassen, er hat mich zwar angekettet und hat mir Befehle erteilt, was ich tun und machen mhm. sollte, und aber jetzt alleine gelassen in dem Sinne, dass er mhm. rausgegangen ist, hat er nicht. Gab es einen Befehl, den er dir gegeben hat, der so doch sehr an die Grenze dessen ging, was du zu machen bereit warst? Über den Boden zu kriechen. Über den Boden zu kriechen. So eine mhm. gewisse Art und Weise ist es okay. Mhm. Aber ich sag mal, in einer Beziehung zu einem Menschen, mit dem man wirklich zusammenlebt, ist es immer eine andere Sache, wenn mhm. man solche Dinge tut, mhm. als wenn man da jemanden hat, einen Bekannten oder mhm. so, wo die Beziehung eben halt nicht so nah zueinander ist. Also während dieser ganzen Zeit, während du im Haus warst, ja. ist es zum direkten Geschlechtsverkehr nicht gekommen? Nein. Nicht. Warst du denn während dieser Zeit sehr erregt? Ja, ich denke mal schon. Ach so, ja. Aber dann fiebert man doch danach auch dann irgendwann mal die Erfüllung auf den Höhepunkt hinzusteuern. Die Erfüllung habe ich dann nach 8 Stunden ungefähr bekommen. Durch ihn oder allein oder wie? Allein und durch ihn. Durch ihn, aber nicht durch einen Geschlechtsteil. Nein, das nicht. Mhm. Würdest du es normal machen? Ich würde es nochmal machen, mhm. ja. Also die Angst, die du letztens geäußert hast, hat sich somit erledigt? Nee, die Angst ist schon, aber wenn ich da jetzt noch drüber rede, doch. Schlägt mein Herz doch noch ziemlich schnell. Sag mal, wie geht denn das überhaupt so von der Kommunikation her? Man befindet sich dann Stunden und Stunden mit einem Menschen in einer Räumlichkeit. Ja. Ihr redet ja nichts Normales dann miteinander, ne? Es läuft nur über die Ebene Befehl und... Ich sag mal, es gab einen Moment oder es gibt immer einen gewissen Punkt. Dann ist man an einem gewissen Punkt angelangt, das ist zumindest bei mir, mhm. wo dann auch mal wieder das normale Reden dazu mhm. gehört. Weil ich denke mal, dass gerade in dieser SM-Szene oder wenn man solche Praktiken auslebt, dass es schon was mit Vertrauen zu tun mhm. hat. Und mhm. es gibt Dinge, da sollte man dann doch drüber sprechen, mhm. ob das okay für den anderen Partner mhm. ist. Hast du denn auch ein wenig schlafen können? Nein, ich habe nicht geschlafen. Überhaupt nicht geschlafen. Mhm. Nein, habe ich. Wie ist es denn der anderen Frau ergangen bei deinem Mann? Haben die irgendwas erzählt? Oder hat dein Mann dir was erzählt? Wir haben darüber gesprochen, ja. Mhm. Bei denen ist es aber anders ausgelaufen. Besser oder schlechter? Ich weiß nicht, ob schlechter oder besser, aber ich mag es nicht unbedingt vor dem Bett zu schlafen. Das heißt, sie hat vor dem Bett geschlafen von deinem Partner? Ganz genau. Aha. Also so im Detail erzählt ihr euch das dann nicht, was da abgegangen ist? Wir reden schon im Detail darüber, nur ich denke mal irgendwie, es ist eine Situation, wo man erstmal kopfmäßig selber im Endeffekt wieder mit sich selber klarkommen muss. Weil ich sag mal, das wird einem erst nicht in dieser Situation bewusst, was da mit einem geschieht, das wird eben im Laufe der Zeit einem bewusst. Ne? Also du musst jetzt deinen Po einsalben, ja, vermutlich, ne? Oder einsalben lassen von deinem Partner, damit ja. der wieder schön regeneriert. Ganz genau. Und dann auf ins nächste Abenteuer, ne? Ja, auf ins nächste Wochenende. Ja. Aber so eine Sache ist jetzt noch nicht irgendwie angepeilt. Doch, wir haben nächste Woche was vor. Aber dann zusammen, aber nicht als Erziehungsurlaub. Nein, aber wir was zusammen unternehmen. Ihr seid immer auf Jück, ne? Bitte? Ihr seid immer auf Jück. Ja, Köln ist groß, ne? Köln ist groß und die Umgebung auch. Ganz genau. Laura, schön, dass wir noch mal geredet haben. Ja, selbstverständlich. Wir haben uns natürlich alle Sorgen gemacht um dich während des Wochenendes und haben darüber gegrübelt. Hoffentlich geht alles gut, vor allen Dingen mit den Nadeln, aber die Nadeln sind gar nicht zum Einsatz gekommen. Ganz genau. Wir sind beruhigt und freuen uns für dich und hoffen, dass der Po wieder ganz gesund wird bald. Okay. Tschüss, Laura. Mach's gut, Daniel. Tschüss. 0800 567 8111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 567 8110. Ich habe hier immer so eine Träne im Auge, es hat aber nichts mit Laura zu tun. Ja, jetzt ist es besser. Doris ist dran und Doris ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Tag. Hallo Doris, dein Thema. Ich bin ganz aufgeregt, dass ich durchgekommen bin. Also, ich muss jetzt gerade lachen, weil die Frau gesagt hat, ihren Po muss sie jetzt erstmal pflegen. Ja. Weil so ein ähnliches Thema habe ich auch. Ja, bin ich aber gespannt. Und zwar, ich habe einen Bekannten. Und der hat mich jetzt zum Urlaub eingeladen. Ja. Also er wollte eigentlich schon gleich im März mit mir in Urlaub gehen. Mhm. Und jetzt habe ich, das geht mir alles zu schnell. Seit wann kennt ihr euch denn? 30 Jahre ungefähr. 30 Jahre und dann geht dir das doch ein bisschen zu schnell, dass er dich jetzt zum Urlaub bringt. Ja, weil er ist geschieden und ich bin schon zweimal geschieden und ich lebe erst seit 5 Jahren jetzt alleine. Erst seit 5 Jahren? Ja, erst seit 5 Jahren. Und ich habe halt schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, aber er war immer gut zu mir. Und er erwartet halt von mir, wie soll ich denn sagen, er hat mich halt gefragt, wenn ich mitgehe in Urlaub, was er einpacken soll. Und ob ich als seine Freundin mitgehe oder als seine Domina mitgehe. Hey, bist du eine Domina? Nur mit ihm. Eine Privatdomina. Ja. Ganz geheim wahrscheinlich, ne? Ja, ganz geheim. Weiß niemand. Weiß niemand. Die Verwandtschaft würde wahrscheinlich aus allen Latschen kippen. Ja, ja, ja. Du bist eine Privatdomina für diesen Freund. Ja, schon seit einigen Jahren schon. Aber das ist für mich ein Rollenspiel. Ja, das ist natürlich für alle, das ist doch eigentlich, so habe ich die SM-Szene auch immer verstanden. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Ja, ja, ja. So, und jetzt wollt ihr beide eventuell in Urlaub gehen? Ja, aber er möchte immer mehr. Er möchte auch bei diesen Spielen immer mehr. Und ich setze da immer Grenzen. Hast du ihm denn auch schon mal so richtig, so wie Laura das gerade erzählt hat, auch schon mal den Po versohlt? Oh, erst letzte Woche Freitag. Erst letzte Woche Freitag. Wie denn? Da muss ich also ganz ehrlich sagen, da muss ich mir immer sehr zurückhalten. Damit er nicht noch fester draufhaut. Dass sie die Schranke, oder die Grenze, die ich mir setze, nicht überschreite. Also du kommst dann so richtig in Fahrt und hämmerst drauf. Ja, aber das kommt nur dadurch, dass ich so einen Hass auf Männer eigentlich habe. Weil die Männer, die ich sonst in meiner Umgebung kenne. Wir Männer sind doch so nett. Im Grunde genommen. Meistens sind die Schlimmsten die Verheirateten. Ja. Und wenn die merken, dass eine Frau alleine lebt, dann meinen sie immer, sie müsste einspringen. Das glaube ich schon. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt sag mir mal bitte, mit was schlägst du ihn denn? Mit einer Peitsche? Mit einem Nudelholz? Oder mit was? Also mit einer Peitsche. Und jetzt hat er sich eine ganz tolle Rolle gekauft, die also wahnsinnig wehtun muss. Ich habe sie mal an meinem Körper, nur mal über meinen Körper drüber laufen lassen. Wie Rolle? Was ist eine Rolle? Eine Rolle mit ganz viel scharfen Zacken dran. Und damit musst du ihn schlagen? Nee, damit, die tut schon so weh, wenn man die über den Körper rollt. Jetzt hast du ihn aber auch schon auf dem Po fast blutig geschlagen. Also das macht mir dann nichts aus. Das macht ja nichts aus. Nee. Ich drücke auch, wenn ich mal eine Zigarette rauche, dann fragt er mich auch, wo ich die ausdrücken möchte. Sag mal, Doris, ist das denn für dich auch ein Spaß, ein sexueller Spaß auch? Oder ist das nur die Wut auf die Männer, die du da rauslässt? Erstens mal, dass ich diese Aggression ablassen kann, dann, weil jeder nur das eine von mir möchte. Weil ich dieses Gefühl habe. Die äußern sich schon so. Und dann ist das, wie soll ich denn sagen, das ist einfach ein Wahnsinn über einen Menschen. So, die Macht zu haben. Ja, es sind trotzdem Grenzen da, wo ich sage, bis hierher. Aber hat es denn für dich auch etwas Sexuelles? Bist du erregt dabei oder dadurch oder hinterher? Ich kann ganz frei durchatmen hinterher. Das ist nichts Sexuelles, ne? Wenn du frei durchatmest. Das ist eigentlich nichts Sexuelles. Es hat was anderes. Du willst die Luft machen, ne? Ja, ich atme da aus und das ist also. Hast du denn so ein richtiges Outfit auch von einer Domina? So mit hohen Stiefeln und Korsett? Ich habe halt schwarze Strümpfe und Corsage dann und Strapse und so ein Lederhalsband mit Kette. Das hast du schon alles? Ja, das habe ich dann schon alles. Aber er hat die anderen Sachen alle. Die bringt er denn mit? Ja, die hat er alle. Hast du denn mit diesem Freund auch schon mal zusammen normalen Sex gehabt? Aber schon vor Jahren. Aber nur mal, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, schon seit Jahren. Jetzt verstehe ich nicht, am Anfang hast du mir erzählt, das mit dem Urlaub. Was hat das mit dem Urlaub auf sich? Ja, und jetzt hat er mich in Urlaub eingeladen. Mhm. Ne? Das erste Mal, dass ich war glaube ich schon, mit meinem letzten Mann war ich 15 Jahre verheiratet, bis 95, und jetzt bin ich schon 5 Jahre weg. Also vor 20 Jahren war ich das letzte Mal in Urlaub. Ey, wohin hat er dich denn eingeladen? Wohin soll es denn gehen? Nach Madeira. Nach Madeira, wie schick. Aber wahrscheinlich musst du das bezahlen, indem du ihn jeden Tag prügelst, ne? Oder? Also. Darauf wird es hinauslaufen, merke ich doch schon. Ein entspannter Urlaub wird das nicht werden für dich, oder? Ich weiß es eben nicht. Er packt dann seine ganzen Koffer mit seinen Utensilien, seinen Rollen. Er hat mich ja schon gefragt, was er einpacken soll. Ich weiß es überhaupt noch nicht, ob ich mitfahre. Dann macht ihr euch in dem Hotel noch unbeliebt, wenn er da rumschreit und... Er schreit nicht. Ach, er schreit. Das würde ich nicht gebrauchen. Ach so. Also, da würde er ja wieder dafür bestimmt. Ihr müsst das natürlich vorher aushandeln, wie viele Stunden am Tag du ihm zusetzen musst, damit du dann auch vielleicht noch ein bisschen aus deinem Urlaub hast. Ne? Ich habe ja schon versucht, mal mit ihm, wie soll ich ihm eine Chance zu geben? Ich wollte eigentlich mit ihm, wollte ihm zum Valentinstag einen Tanzkurs schenken mit mir. Wolltest du ihm schenken? Ja, wollte ich ihm schenken. Warum? Dass man mal im normalen Leben ein bisschen länger zusammen wäre und ein bisschen gemeinsam was unternehmen könnte. Ist das denn bisher nur definiert, diese Beziehung, oder zumindest in letzter Zeit, auf diesen SM-Bereich? Das ist meistens so. Meistens so. Meistens, dass man mal mit einer einkaufen geht, so, dass er mich berät, wenn ich irgendwas... brauche für das Haus oder sowas Elektrisches oder so. Ach, das schon, also nicht mehr. Also so, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Was ist denn jetzt mit dem Valentinstag und der Tanzschule? Hat das nicht geklappt? Nee, das hat dann nicht geklappt und dann haben wir halt uns zwei Karten geholt für die Dudenhöfer. Da stehen wir auch beide drauf. Ne? Der ist auch nächsten Monat, also übernächsten Monat. Ja. Und dann gehen wir halt dahin. Ja, ist ja auch schon mal was. Ja, ist auch schon mal. Also ich möchte ihm so gerne Chance geben. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich habe gelernt von meinen vielen SM-Freunden, die hier immer reichlich anrufen und die man auch so mal trifft im Leben, dass eine Domina oder ein dominanter Mensch letztendlich alles befehlen kann. Du kannst dem das doch alles befehlen, was du möchtest. Ja, ich habe aber ein bisschen Angst, dass er diese Gelegenheit wahrnimmt, wenn wir in Urlaub sind, den Spieß umzudrehen. Den Zahn würde ich ihm ziehen dann. Ja, allerdings. Du kennst den doch so lange. Ja. Hat der denn überhaupt das Potenzial, den Spieß rumzudrehen? Er würde es gern. Er versucht es immer wieder. Und Spieß rumdrehen heißt, er würde dir gerne auch ordentlich mal einen auf den Po hauen. Ja, er würde mich auch mal gerne quälen. Das läuft einfach nicht. Das habe ich ihm schon tausendmal gesagt. Also liegt da so im Hintergrund da wabert so ein Machtkampf, ne, zwischen euch beiden. Er ist nicht ganz, ganz klar devot. Er würde gerne auch mal in die andere Rolle springen. Ja, und er würde aber auch gerne mit mir ganz normalen, lieben Verkehr haben. Und du nicht? Nein, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Aber guck mal, wenn du schon mit ihm einen Tanzkurs machen willst und wenn du mit ihm... Deshalb wollte ich ihm ja mal die Chance geben, ihn normal kennenzulernen. Normal. Ja, aber nehmen wir mal an, das würde sich so ein bisschen entwickeln. Warum denn keinen normalen Sex mit ihm? Ich mag's nicht, weil ich habe ihm letztes Mal schon gesagt, weil er mich immer streicheln möchte. Er möchte mich immer anfassen, wenn ich da bin. Mhm. Er möchte mich von hinten bis vorne bedienen. Mhm. Und das mag ich alles nicht. Was magst du denn? Wie möchtest du denn gerne sexuell behandelt werden? Dass er mal wartet, dass ich auf ihn zukomme. Aha, das ist ein Wort. Und es ist ihm zu... Das sagt er immer, ja, wie lange dauert es? Ich meine, eine berechtigte Frage, wenn ihr das seit 5 Jahren schon so betreibt. Ne? Ja, aber wie soll ich denn sagen... Man muss ein bisschen Geduld haben. Dann, wenn er mich nicht immer so bedrängen würde, wäre es vielleicht von meiner Seite schon gekommen. Also ich glaube, Doris, ihr müsst noch ein paar klare Worte miteinander reden, bevor ihr nach Madeira fahrt. Dann sitzt ihr da in Madeira und habt euch in den Haaren. Erschlagen. Und du erschlägst ihn. Wo er mich fragt hat, was er einpacken soll, dann habe ich ihm gesagt, da gibt es so viel Tanzier, da braucht er gar nicht einpacken. Also ich glaube, dass das Wort Domina so gar nicht so richtig auf dich passt. Ich glaube, dass... Aber er war ja schon bei Dominas. Und er sagt, und keine ist so gut wie Doris. Ja, er fängt regelrecht, ich merke das auch, ich spüre das, wenn ich zu ihm komme, dass er regelrecht anfängt zu zittern, dass er nicht mehr her ist. Muss ich dich ja doch noch was ganz Intimes fragen. Ja. Wenn du ihn da so malträtierst, ne? Ja. Ihn erregt das ja sexuell sehr. Wahnsinn. Onaniert er dann vor dir? Ja, das befehle ich ihm dann. Was befehlst du ihm? Ja. Wie sagst du das? Wix jetzt oder was sagst du? Ja. Ja, auch, auch die Damenausdrücke, vulgär ja, geht's. Ja, also am Anfang ist mir sehr, sehr schwer, Ausdrücke zu benutzen. Ja. Und aber in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, dass man überhaupt keinen Respekt vor einem Mann bekommt, wenn man nicht diese Ausdrücke. Ja, man muss es klar aussprechen. Mhm. Ja. Und wenn er das denn tut, ist dir das egal? Ist dir das unangenehm? Oder findest du es auch ein bisschen prickelnd? Es ist so, weil ich das ausgesprochen habe, dass er das zu machen hat, dann ist das für mich so ein tolles Gefühl, dass er das dann macht. Ja. Du willst gerne Macht haben, ne? Du willst Macht über Männer haben. Aber komischerweise, die machen das. Ich habe schon mal so einen Mann gehabt, der hat eine Firma und befiehlt da den Leuten und dann, wenn ich zu ihm, wenn er mich angerufen hat, ob ich vorbeikomme, dann habe ich gesagt zu ihm, wenn ich komme, hat er nackt mir aufzumachen und auf die Knie zu gehen. Und so tat er es auch. Das tat er. Das kann man im ersten Moment gar nicht so glauben. Du bist so eine sehr nette, etwas weich wirkende Frau. Feminin wirklich. Also meine Kinder, wenn die das wüssten, die würden das alle wohlgefallen. Weil die vertrauen ja auch ihre Kinder an, meine Enkelkinder. Und mit denen habe ich so eine liebe Beziehung. So. Das glaube ich, ja. Aber da ist noch ein anderes Ich in dir. Ja, ne? Das ist noch dieses andere Ich. Aber das macht dir keine Angst und da kannst du gut mit umgehen. Da kann ich gut mit umgehen. Ich mag eben nur nicht, dass mich Männer bedrängen und meine, sie müssen da wunderbar dass ich nicht ohne Mann leben könnte und sie müssen... Noch eine andere intime Frage. Ja. Jetzt hast du so lange, beschäftigst du dich mit diesem Mann. Ja. Ne? Hast mit dem aber selbst noch nicht geschlafen, in den letzten Jahren zumindest nicht. Ja. Hast du denn mit irgendjemand anderem sexuellen Verkehr gehabt? Ab und zu mal, aber also die zwei Männer, die ich dazwischen drin mal hatte, die durfte also mich nicht anfassen. Ach so, also war auch eine tote Hose dann, ne? Naja, also wie soll ich denn sagen, es war schon erregend, aber ich habe nur eben befohlen, mich nicht anzufassen. Ach so, den hast du auch wieder befohlen? Ja. Ich habe die letzte Beziehung, die ich hatte, also die, wo ich verheiratet war. Der Mann, der wollte mich immer so unterdrücken. Das war ein Alkoholiker. Ja, das ist ja so eine Gegenreaktion, ne? Ja, und von meiner Mutter bin ich immer unterdrückt worden. Siehst du, jetzt lässt es raus, ne? Und jetzt, ja, ich glaube, das ist diese Reaktion. Also, Doris, ich habe sehr gerne mit dir gesprochen. Das war sehr schön. Jetzt sind wir natürlich nicht richtig... zurande gekommen mit dem Madeira-Urlaub. Ja. Ich finde, dass du das machen solltest, aber erst nachdem du nochmal klar mit ihm alles abgesprochen hast. Auf jeden Fall. Ihm klar sagst, dass nichts ist mit Rollentausch und so. Ja, ne? Das sowieso. Und dass du auch ein bisschen Ruhe hast auf Madeira. Ja, das ist über das, was er nicht versteht. So, ja, ich muss mich auch zurückziehen. Ja, muss er. Und es wäre auch gut, wenn ihr zwei Einzelzimmer hättet, ne? Sonst hast du den am Hals die ganze Zeit. Ja, da könnte ich schon, das wäre nicht schlimm. Also wir könnten schon ein Doppelzimmer haben. Schon. Und ich könnte da die Grenze schon stecken. Na gut, also Madeira war angesagt für wann? Für März. April. Also ist ja schon bald, ne? Ja. Aber ich bin so nervös, ich kann ja schon gar nicht schlafen, weil ich immer darüber nachdenke. Ja. Also ich bin auch ein bisschen nervös, wenn ich darüber nachdenke. Ich möchte im Mai mit dir nochmal reden. Ich ruf dann an, ne? Nicht wahr? Doris und Madeira, und dann ist uns allen klar, was war. Ja, ne? Wir hören ja immer gern so die Geschichten, wie war es denn, ne? Wir haben gerade mit Laura geredet, das muss mit dir jetzt auch passieren. Ja. Er sagt halt immer zu mir, ich soll ihn nicht so schlimm behandeln, er möchte ins Schwimmbad gehen, in den nächsten Tagen. Und dann muss ich zu ihm sagen, das ist mir eigentlich egal. Ja, natürlich. Also alles geht nun mal nicht, ne? Entweder eine gute Behandlung oder Schwimmbad. Genau. Ne? Ja. Er hat sich auch von mir mein Anfangsbuchstabe vom Vorname habe ich ihm wie einem Tier in den Po reingebrannt. Nein. Also ich hätte, das hat er selber so gebogen und hat da so einen Brenner da organisiert. Doris macht auch Branding, Branding, wenn ja, man das weiß. Ja, also es war schon eine Überwindung für mich, aber ich habe gedacht, wenn der das will, dann wird das... So eine liebe Oma bist du ja schon, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, ja. Brennt ja, den Männern ihren ersten Buchstabe in den Po. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, was er damit meint, weil und dann habe ich gesehen, dass das ein D ist und ein Punkt noch dahinter. Und jetzt trägt er das zeitlebens auf den Po. Ja, jetzt trägt er das da auf den Po. So, Doris, ich gehe mal davon aus, dass du nach Madeira fährst und wir beide werden hundertprozentig im Mai miteinander reden. Ich bin tierisch gespannt, was abgegangen ist. Ja, ich auch. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Tschüss, danke, Doris. Auch. Tschüss. Er ist 21 Jahre alt und hat einen wunderschönen alten Namen. Ich hatte nämlich mal einen sehr netten Onkel, der leider schon lange verstorben ist. Der hieß genauso Ferdinand, nämlich Ferdinand, 21. Hallo. Heißt du wirklich so? Ja, klar. Das ist ein ungewöhnlicher Name für einen jungen Mann in deinem Alter. Auch ich kenne einige in meinem Alter, die so heißen. Die Ferdinand heißen, ehrlich? Ja, ja. Also ich hatte nur einen Onkel Ferdinand, aber Onkel Ferdinand sage ich jetzt nicht zu dir. Gut, alles klar. Ferdinand, was ist los? Thema. Mein Thema ist mein Auto. Du und dein Auto? Ja. Warum? Hört sich eigentlich relativ normal noch an, sag ich mal. Mhm. Das fängt aber dann damit an, dass ich lieber was mit meinem Auto unternehme, sag ich jetzt mal, als mit der Freundin. Freunden in die Stadt zu gehen. Freundin oder Freundinnen? Oder mit der Freundin gar? Ja. Beides. Ja, die Freundin, die gibt's jetzt nicht mehr, aufgrund dieses Autos. Die hatte jetzt dann irgendwann keine Lust mehr. Das wollen wir mal alle wissen, was du für ein Auto hast. Ich fahre einen Trabi. Ein Trabi? Ja, klar. Ein Trabi. Und der ist wahrscheinlich frisiert und tiefer gelegt und mit hohen Kotflügeln und so Späße, oder? So ungefähr, ja. Wie alt ist der Trabi? Der ist Baujahr 89, 10 Jahre. 10 Jahre. Hat am 15.12. Geburtstag gehabt. Also ist die letzte Generation ein Trabi. Trabis, ja, genau. Wie lange fährst du den schon? 1,5 Jahre fahre ich denn jetzt. Und wegen des Trabis ist die Beziehung zu deiner Freundin in die Brüche gegangen? Ja. Was machst du denn alles mit dem Trabi? Also erstmal, ich fahre sehr viel damit rum. Es ist auch so, ich muss abends, muss ich dazu sagen, bevor ich ins Bett gehe, muss ich eigentlich erstmal eine Stunde so ungefähr durch die Stadt fahren, dass ich mal beruhigt schlafen kann. Dann ist es so, ich habe also da auch Fernsehen drin und Video. Du fährst jeden Abend eine Stunde mit dem Trabi durch die Stadt und verstinkst und verpestest die schöne Stadtluft. Ja, genau. Ah, na klar. Welche dann Stadt ist denn das? Fernsehen und Video drin. Mhm. Dann gucke ich manchmal, was weiß ich, nachts 2-3 Uhr gucke ich dann da so einen Videofilm oder so. Und ist einfach richtig gemütlich, so mit Teppich drin und so. Du guckst einen Videofilm im Trabi? Ja. Mhm. Ja. Und das eigentliche Problem ist halt, dass ich, wie gesagt, lieber mit dem Auto wegfahre oder lieber am Auto rumschraube, dass alles immer in Ordnung ist, als mit Freunden am Wochenende so wegzugehen, in die Stadt oder in die Disco. Mhm. Und einige haben jetzt schon gesagt, das würde langsam solche Ausmaße annehmen. Ja, ja, das wäre langsam schon irgendwie ein bisschen, was weiß ich, nicht mehr normal. Nein, ein bisschen krank, sagen wir so. Ja, genau. Und deswegen, also du bist eigentlich mit deinem kleinen, süßen Trabi ganz glücklich. Ja, klar. Du brauchst sonst nichts weiter auf der Welt. Genau. Genau. Genau. Was machst du vom Beruf? Ich muss jetzt bald zum Bund. Ich bin jetzt mit der Schule fertig. Und wohnst noch bei Mama und Papa? Ja, genau. Ja. Mhm. So, jetzt nochmal zur Freundin. Ja. Hat die Freundin sich so sehr beschwert, dass sie gesagt hat, entweder ich oder der Trabi? Was? Das hat sie mal so gesagt. Ja, sie meinte, ich sollte den verkaufen und sie wollte auch absolut da nicht mehr einsteigen. Aber sie durfte einsteigen? Ja klar, sie durfte einsteigen. Mhm. Ich habe sie oft genug gesagt, aber sie wollte da nicht. Und am Ende hat sie mir dann vorgeworfen, ich hätte sie ja mal gezwungen, mit dem Auto zu fahren. Und also was, aber naja. Wie viele Stunden hast du denn während der Zeit, als du die Freunde noch hattest, so kann man das so sagen, in der Woche mit dem Trabi verbracht? Kann man vielleicht gar nicht so sagen, oder? Ja, sie wohnte weiter weg, das heißt, wir haben uns noch am Wochenende gesehen, aber ich kann schon sagen, mindestens doppelt so viel. Also doppelt so viel schon mit dem Trabi verbracht, als der mit der Freundin? Ja. Und auch am Wochenende, wenn ihr euch dann hättet sehen können, war der Trabi auch die Nummer 1 eigentlich? So halb. So halb. Hast du auch Sex mit deinem Trabi? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, nein. Das ist das Einzige, was dann fehlt. Das fehlt noch, aber da, das nimmst du gerne in Kauf. Nein, das würde ich nicht gerne in Kauf nehmen. Nee, ich meine, das nimmst du gerne in Kauf, dass da ein Manko ist im Moment. Es geht so. Ja, es geht so. Ich bin nun mal ein männliches Wesen und da fehlt dann schon was, muss aber ich sagen. Aber ich kann gar nicht verstehen, wie war denn diese Beziehung zu der Freundin? War das eine tiefe Beziehung? Sehr gut. Sehr gut? Sehr gut, ja. Ja, so ganz im Ernst, ohne Scheiß. Die hat sich, das war der Hauptgrund der Trennung, das Auto. Hm, ja. Und dann lässt du die Frau gehen? Ich würde nicht mein Auto abgeben für eine Frau. Weil mein Auto, da habe ich eine persönliche Beziehung aufgebaut und irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt wie ein Dialog aus einem Spielfilm. Das kann man schon fast gar nicht mehr glauben, was du sagst. Meinst du das ehrlich? Ja, sicher. Ein Trabi ist wichtiger als ein Mädel. Ich kann dir gerne mal meine Adresse geben und dann kannst du mal vorbeikommen und dann kannst du dir den mal angucken. Wo wohnst du denn? In welcher Gegend? In Köln-Junkersdorf. Ach, das ist ja um die Ecke gleich. Ich dachte, du würdest aus den neuen Bundesländern anrufen. Nein. Ja, Ferdinand, geh du erstmal zum Bund. Mhm. Was machst du denn während der Zeit dann? Wo steht dein Auto? Da mache ich mir noch große Sorgen drum. Das würde ich mir allerdings auch machen. Hast du denn eine Garage? Ja, ich habe hier einen Stellplatz unten, da kann ich immer aus dem Fenster gucken, dass alles in Ordnung ist. Also, ich will da jetzt gar nicht reinquatschen. Wenn du mit deinem Trabi mehr oder weniger glücklich bist, dann sei du glücklich mit deinem Trabi. Also, vielleicht, eine Frage. Vielleicht eine kommen ja andere Zeiten und irgendwann kommt ein Busenwunder oder was auch immer. Und dann, ja, hatte ich ja die letzte. Das war ein Busenwunder. Ja, kann man so sagen. Vielleicht, das kann man auch noch toppen. Und dann ist der Trabi vielleicht doch nicht mehr so interessant. Also. Ja. Nein, die Sache war halt, einige meiner Freunde haben halt gesagt, das wäre wie eine Sucht. Klingt ein bisschen so. Mhm. Und die meinten, ich sollte mal irgendwo hingehen, weil ich hatte mal den Trabi, habe ich mal repariert und da war der 2 Wochen nicht da und da ging es mir so schlecht und dann musste ich mir übers Wochenende einen Mietwagen nehmen, dass ich wenigstens ein bisschen fahren kann. Mhm. Also ich fahre halt überhaupt auch gern Auto, nur ich kann ja wohl schlecht irgendwo hingehen zu einer Beratungsstelle und sagen, ich bin Trabi-süchtig. Ich fahre Auto. Nein, ich bin Trabi-süchtig, musst du sagen. Ja, aber. Weißt du, was wir machen, Ferdinand? Du wohnst gar nicht so weit weg von hier, ne? Du wirst mal hierher kommen, dann machen wir ein schönes Foto miteinander und das zeige ich dann hier im Fernsehen und dann können alle Leute dein Trabi angucken. Gut. Sollen wir das so machen? Ja, klar. Wir werden gleich nochmal Kontakt zu dir aufnehmen und einen Termin ausmachen. Ich bin da sehr gespannt auf diesen Trabi. Gut. Und ich lerne Ferdinand kennen, also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Alles klar. Okay, also wir melden uns bei dir. Gut. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 35 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Einigen Sekunden, 1.34 Uhr, ganz genau, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht ohne feste Themenvorgabe von uns. Das heißt, ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir hier live in der Sendung reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 und Faxnummer 0800 5678 110. So, bevor es weitergeht, möchte ich euch kurz etwas vorlesen. Wir haben ein Mail bekommen von Andrea Gerz von der Firma QVC, das ist dieser Teleshopping-Kanal, Und ich lese hier, in der Sendung Domian vom 12. Februar 2000 meldete sich eine kaufsüchtige Zuschauerin, das stimmt, das war Susanne, die vorgab, durch den Teleshopping-Konsum von QVC am Rande des finanziellen, sozialen und nervlichen Ruins zu stehen. Wir möchten der Kundin gerne einen Ausweg, zumindest aus der finanziellen Notlage, anbieten. Erstens würden wir auf den Wunsch der Kundin ihr Konto sperren, sodass keine weiteren Ausgaben und Verpflichtungen mehr entstehen können. Zweitens sind wir bereit, einen Teil der bereits gelieferten Ware zurückzunehmen und den wahren Wert zu erstatten. Wir bitten Sie, dieses Angebot an die Anruferin weiterzuleiten. Das tun wir natürlich sehr gerne und finden das auch ausgesprochen nett von Ihnen. Und das ist eine tolle Sache. Und vielleicht hilft das der Susanne ein klein wenig weiter. Vielen lieben Dank und wir reichen das weiter. Morgen heißt unser Thema, das würde ich nie wieder tun. Eine Stunde Domian zum Thema, das würde ich nie wieder tun. Was fällt euch da ein, wenn ihr so an euer Leben denkt? Das würde ich nie wieder tun. Thema bei uns morgen. Es geht weiter mit René. Und René ist 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, hallo Domian. Dein Thema. Ja, mein Thema ist einfach, es waren eben zwei Anrufe zum Thema SM. Mhm. Und ich habe einfach durch eine sehr negative Erfahrung, ich war früher auch SM drauf, also ich war Sklave, also ich wollte mich unterordnen und bin davon vollkommen kuriert worden, ja, von dieser ganzen SM-Kram. Mhm. Ja, klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es war so, dass ich... Für mich klingt es merkwürdig insofern, weil du sagst kuriert, weil die meisten SMler das ja als Spaß und als ja, ja. Und du bist auch noch sehr jung, ne? Ja, ich bin noch sehr jung, klar. Wann hat das denn angefangen bei dir? Also das ist bei mir, hat das angefangen mit 20, ja. Also. Aber wenn man von irgendetwas kuriert wieder ist, dann hat es einem ja eigentlich keinen Spaß gemacht. Und das war einfach, man hatte so eine Ambivalenz zumindest dazu in sich. Es hat mir totalen Spaß gemacht, ja. Und dann hatte ich halt diese Geschichte, dass ich auf einem Game-Magazin hatte ich eine Annonce halt, ne, wo ich mich als Sklave halt preisgegeben habe sozusagen, ja, und habe einen Meister gesucht, gefunden. Mhm. War jemand in Düsseldorf, den ich ja kennengelernt habe, und über diese Kontaktanzeige. Und ich bin halt abends zu dem hingefahren und so, wir hatten einen Termin vereinbart und ja, es hat sehr spannend begonnen. Ne? Nämlich, wie hat es begonnen? Ja, wir haben erstmal was getrunken und dann hat er mich halt eingeführt. Ich war halt ziemlich unerfahren noch. Und ja, mit ein bisschen Peitschen und so diese Hundespielchen, die man erkennt und so, ne? Also du musstest auch auf allen Vieren. Ja, das fand ich alles noch sehr spannend, sehr erotisch. Ne, fand ich total klasse. Ja, und dann fing er an mit Bondage. Ne? Und das habe ich halt auch mit mir machen lassen, ganz freigebig und so. Ich war ja super geil und fand das total klasse und ja, hat halt Bondage gemacht und ja, hat er mich liegen lassen, gefesselt. Wie lange? 5 Stunden. Also ungefähr. Müssen wir erklären, Bondage, das heißt Fesselspiele, ne? Kann man übersetzen. Ja, genau. Mhm. Fesselspiele, hat mich halt fixiert total. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Du lagst auf der Erde oder warst du an irgendetwas angebunden? Nee, ich war an, das war so ein Bett, ne? Stahlbett halt, also mit Stahlrahmen, ne? Und da hat er dich 5 Stunden liegen lassen, aber das ist doch auch manchmal üblich in diesen Kreisen, ne? Das ist das Zulieferungsspiel dazu. Ja, aber das dicke Ende, komm mir mal, er ist weggegangen, ne? Er hat die Wohnung verlassen. Auch das habe ich hier schon gehört und dann hat man mir erklärt, das ist auch so. Kann auch eine Spielform sein, wenn beide damit einverstanden sind. Aber du warst offensichtlich nicht damit einverstanden. Ich war da vollkommen von überrascht, ne? Ich dachte, gut, der fesselt mich jetzt und irgendwie. Was, dann lagst du 5 Stunden alleine in der Wohnung auf dem ich Bett? Ich lag da in der Wohnung alleine. 5 Stunden lang und ich hatte so einen Ball im Mund, ne? Zum Lederband. Kriegt man da nicht Panik? Ich habe total die Panik bekommen. Also, und er ist einfach verschwunden, hat nichts gesagt, hat danach keinen Ton mehr gesagt, nachdem er mich gefesselt hatte. Du konntest also auch nicht rufen? Nee, ich konnte nur noch irgendwelche Geräusche von mir geben, ne? Aber. Du lagst nackt auf diesem Bett? Ja. Mhm. Und das war für mich der absolute Horror, ne? Du musstest doch sicher auch mal pinkeln, ne? Ja, nee, das, daran habe ich, also das war in dem Moment... 5 Stunden ging das ohne. Nee, das, daran habe ich an sowas, oh Gott, an sowas habe ich überhaupt nicht gedacht, glaube ich. Was ist in dir vorgegangen während dieser 5 Stunden? Panik, ne? Das war... Was ist mir vorgegangen? Was passiert jetzt? Was macht er jetzt? Holt er jetzt irgendwelche Leute? Ich hatte ja Angst, ist weggegangen und holt irgendwelche Leute, ja? Und die machen dann was sonst was mit mir, ne? Und also ist es nicht übertrieben, wenn man fast sagt, du hast Todesangst gehabt? Ja. Mhm. Natürlich, ich hatte so Gedanken wie, ich hatte... Meine Fantasie hat natürlich verrückt gespielt. Ich hatte Gedanken, der kommt jetzt ein paar Leuten wieder und die hauen nicht tot oder. So, als er dann wiedergekommen ist nach 5 Stunden, was geschah dann? Ja, der hat mich befreit. Ich war vollkommen stinkewütend. Mhm. Ich konnte überhaupt nicht erst richtig reagieren. Ich habe ihn nur angeschrien und habe geschrien wirklich, ja. Mhm. Und habe nur meine Klamotten schnappen können, mich anziehen können und habe die Wohnung fluchtartig verlassen. Mhm. Dieses Vorkommnis, wann war das? War das jetzt vor kurzem oder fing es damit an? Nee, das ist 2 Jahre her. Das ist 2 Jahre her? 2 Jahre her. War das jetzt die Initialzündung dafür, dass du sagst, ich bin kuriert davon? Na, was heißt, ich bin kuriert, aber ich habe es nochmal versucht zwischendurch, ja, oder auch ich bin jetzt bisexuell, ich war damals homosexuell, also ich bin halt wieder, ich bin in so eine bisexuelle Richtung gerutscht wieder irgendwie, ne? Hat zwischendurch auch eine Beziehung zu Frauen. Mhm. Und wie fing das denn überhaupt denn damals an? Du musst ja vor 4 Jahren, sagst du, mit 20 fing das ungefähr an. Mhm. Wie hast du denn da so deine ersten Erfahrungen gemacht? In welchem Umfeld? Und was hast du getan da? Ja, so in der Kölner Szene. Mhm. So. Ja, Stiefelknecht. Mhm. Und so, und das war aber alles in so einem schönen und normalen Rahmen irgendwie, ne? Es hat wirklich, da war es also wirklich so auf, man hatte seine Codewörter und dann war Schluss und nicht weiter und so, und das war alles vollkommen okay, und insofern hatte ich auch diese Annonce aufgegeben. Ja, weil das ist natürlich schon gewagt, ne? Wenn du in einem schwulen Sexmagazin so eine Anzeige aufgibst, musst du natürlich auch mit krassen Dingen rechnen, ne? Ist klar. Ja klar, aber kein Mensch rechnet mit sowas, wirklich. Mhm. So, jetzt ist das passiert vor 2 Jahren. Mhm. Danach ist Kleinkram nur noch vorgefallen in Sachen SM. Bis heute. Nicht mal Kleinkram. Nicht mal Kleinkram. Ist gar nicht mehr vorgefallen. Ne? Heißt das jetzt wirklich für dich, dass du davon ganz weg bist? Also ich denke schon, ich bin davon. Aber dann stimmt es ja doch, was ich gerade gesagt habe, dass diese Erfahrung dich davon kuriert hat, um deine Worte zu benutzen. Ja, das hat mich vollkommen, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen könnte überhaupt. Ne? Also, das kann auch alles sehr ernst ausgehen, so wie wir es von dir gehört haben, und nicht nur so eher locker flockig, wie Laura das berichtet hat heute. Ja, ja klar. Ja. Also du lässt erstmal die Finger davon. Ja. Und annoncierst auch nicht mehr in Schulen Pornomagazin. Nee. Sklave. Nee. Zu verliegen oder so. Danke, René, für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Katharina, 19 Jahre, guten Morgen. Hallo. Oh, hallo Katharina, was ist dein Thema? Also ich bin schwanger von dem Vater meiner besten Freundin. Mhm. Und er ist also verheiratet und keine Ahnung, was ich machen soll. In der wievielten Woche? Im zweiten Monat. Im zweiten Monat. Wer weiß davon? Keiner. Weiß er es? Ja, also er weiß es ja. Also er und mir weiß es keiner. Habt ihr denn eine heimliche Beziehung? Oder ja. Das habt ihr. Mhm. Wie lange schon? Ein halbes Jahr. Mhm. Und deine beste Freundin oder deine Freundin? Ja, es ist ja seine Tochter. Mhm. Würde die Welt nicht mehr verstehen wahrscheinlich? Nein, überhaupt nicht. Aber ihr müsst doch dann auch ein ganz kompliziertes, geheimes Geflecht haben, damit das niemand merkt, ne, in dem ihr euch bewegt. Ja, wir waren also ziemlich vorsichtig. Er arbeitet also ziemlich oft und wenn wir uns getroffen haben, auch immer dort, wo wir wirklich keinen sehen, der uns kennt. Wie alt ist er? 42. 42. Was empfindest du für diesen Mann? Am Anfang war das nur Spaß. Mhm. Also ich wollte eigentlich nur meinen Spaß haben. Ich hatte mir nichts Ernstes dabei gedacht. Und jetzt? Jetzt. Er redet mit mir auch ganz offen und meint, er liebt mich und er würde das seiner Frau und alles sagen, aber... Liebst du ihn denn auch? Ich bin mir da nicht so sicher. Mhm. Er sagt, er liebt dich und er sagt, er würde es seiner Frau sagen. Ja. Und er wäre bereit, mit dir zu leben. Geht er so weit? Ja. Also er würde seine ganze Familie sprengen wollen quasi für dich. Ja, würde er machen. Aber du glaubst ihm das nicht richtig. Doch, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Meine beste Freundin, also... Mhm. Ist das nicht sehr bedrückend für dich, mit deiner besten Freundin zusammen zu sein und das Allerwichtigste in deinem Leben mit ihr nicht besprechen zu können? Ja, sehr. Mhm. Wenn wir zusammen sind, gucke ich sie immer an und denke, soll ich es ihr sagen oder nicht? Mhm. Wie wird sie reagieren? Mhm. Das ist schwierig. Von wem ist denn dieser Kontakt eigentlich ausgegangen? Wer hat da wen angebaggert? Du ihn? Er dich? Er mich. Er dich, also, ja. Er mich. Will er das Kind denn? Will er, dass du das Kind austrägst? Er meinte zu mir, er steht, wenn ich abtreibe, steht er vollkommen hinter mir und wenn nicht, steht er auch vollkommen hinter mir. Er will immer noch also mit mir zusammenbleiben, wenn ich das Kind nicht bekommen sollte. Wie lebst du denn? Lebst du bei deinen Eltern noch? Nein, ich habe also selber noch ein Kind. Also du hast schon ein Kind? Ja, ich wohne mit einer älteren Frau zusammen. Wie, du wohnst mit einer älteren Frau zusammen? Also ich habe hier eine Frau kennengelernt, die ist auch schon etwas älter, die passt auf mein Kind auf, wenn ich in der Arbeit bin. Mhm. Und wer ist der Vater dieses Kindes? Also das ist ein Türke, der wohnt in der Türkei, der lässt mich auch nicht mehr blicken, Kontakt mehr. Hat dich sitzen lassen? Ja. Wie alt ist das Kind? 3 Jahre alt. 3 Jahre schon? Mhm. Mhm. Und kommst du einigermaßen so in deinem Leben zu Rande, auch mit Hilfe der alten Frau? Mit der älteren Frau? Ja, mit der älteren Frau. Ja, eigentlich schon. Aber jetzt noch ein Kind, ging das denn? Das würde ziemlich schwierig sein, obwohl er will mich heiraten. Er sagt, träumt davon. Er ist selbstständig. Also finanziell bräuchte ich mir da keine Sorgen zu machen, wenn es drauf ankommen würde. Also du hast gerade gesagt, ich möchte das eigentlich nicht, dass er seine Familie da kaputt macht und so. Mhm. Aber glaubst du ihm denn seine Gefühle für dich? Ja. Ja, wirklich? Er ist ziemlich offen, also ist ziemlich ehrlich zu mir. Mhm. Nun hast du wahrscheinlich alles hin und her schon überlegt, ne? Die letzten Zeit. Ich weiß auch, mit gar keinem kann ich drüber reden. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das Pendel mal in die Richtung geht, Richtung Abtreibung, und dann geht das Pendel wieder in die andere Richtung, ist zu behalten, das Kind. Ja. Wie ist es denn so ganz aktuell im Moment, deine Stimmung? Wohin geht's? Irgendwie denke ich mir, vielleicht werde ich glücklich, wenn ich dann mal heirate und dann selber eine Familie habe, aber ich kenne Jessica schon seit der 4. Klasse und... Die Freundin? Ja, also eine beste Freundin und... Ich könnte mir nicht vorstellen, der Mann ist verheiratet schon seit 25 Jahren, glaube ich, tatsächlich, und geheiratet. Mhm. Und ich weiß es nicht. Könntest du dir denn auch ein Leben vorstellen ohne den Mann, aber mit dem Kind? Ich denke nicht. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Altenpflegerin. Du bist Altenpflegerin. Mhm. Ja. Das heißt, du bist den ganzen Tag auch unterwegs in deinem Job, ne? Ja. Mhm. Mhm. Also es ist schlimm, dass du mit niemandem darüber reden kannst. Vor allen Dingen mit niemandem, der da sich wirklich intensiv mit dir beschäftigt. Das ist ja eine große Entscheidung, die da gefällt werden muss. Es sind so viele Komponenten, die da reinreichen. Einmal die Geschichte mit deiner Freundin. Dann die Frage, ob der Mann überhaupt wirklich mit dir zusammen sein will. Das sagst du jetzt so. Ich stelle da erst auch mal noch Fragezeichen hinter. Dann die Frage mit dem Kind. Was passiert mit dem Kind? Soll es zur Welt kommen, soll es nicht zur Welt kommen? Ne? Das ist ja ein ganzes Bündel von Fragen. Ja, das ist die größte Sorge. Hm. Hast du denn für dich schon mal erwogen, zu einer öffentlichen Beratungsstelle zu gehen? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Ich weiß nicht, ich habe Angst davor. Vor was hast du da Angst, Katharina? Vielleicht das Falsche zu tun. Ich habe bei meinem ersten Kind auch schon überlegt, abzutreiben, aber ob ich damit fertig werde, das ist auch eine Sache. Ja, aber vielleicht, indem du gar nichts tust, das ist ja nicht der Garant dafür, dass du das Richtige tust. Guck mal, du hast ja spüre ich ja auch einen Gesprächsbedarf, sonst hättest du ja gar nicht hier angerufen jetzt. Ja. Ist auch normal, dass man in so einer verzwickten Situation mit jemandem Neutralen reden möchte. Und ich würde an der Stelle wirklich ganz, ganz schnell zu Pro Familie gehen. Pro Familia oder einer ähnlichen Beratungsstelle gehen. Da bist du mit neutralen Menschen konfrontiert, da kannst du dich richtig, da kannst du das alles in Ruhe darlegen, deine Lebenssituation, und hörst eine andere Meinung. Da bedrängt dich ja auch niemand in die eine oder andere Richtung, sondern man wird erstmal beraten, ausführlich. Guck mal, das können wir jetzt hier in der Sendung ja auch nicht schaffen, innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Ja. Eigentlich kann nur das Ergebnis unseres Gesprächs jetzt sein, dass du dich an eine professionelle Beratungsstelle wendest. Aber ich wundere mich auch, dass der Mann das noch nicht, der lässt dich ja eigentlich alleine mit der Entscheidung, ne? Er sagt, ja, wenn du es kriegst, kümmere ich mich drum, und wenn du es nicht kriegst, unterstütze ich dich auch. Ja. Das klingt ja auch nicht so dolle, will ich dir mal sagen. Wenn der wirklich mit Liebe zu dir stehen würde, wäre das ja gar kein Thema. Er würde sagen, natürlich, krieg es, und ich werde jetzt anfangen, mein Leben zu verändern, um mit dir zu leben. Eigentlich heißt das, ist es mir egal, mach, was du willst. Würde mich, steht aber auch ziemlich unter Druck. Ja, was heißt unter Druck? Er ist ein hocherwachsener Mensch, der Verantwortung trägt. Und wenn man sich mit jemandem, der so viel jünger ist wie du, auf eine Beziehung einlässt, muss man natürlich auch all diese ganzen Dinge berücksichtigen. Und er ist nun mal der Erfahrenere und der Ältere. Und dann muss man das auch erwarten, dass er sorgsam damit umgeht und dich nicht da alleine lässt. Das ist doch, ich wäre, wenn ich du wäre, sehr sauer auf ihn. Ich würde mir erhoffen, dass er eine klare Aussage trifft. Ich glaube, das macht er nicht. Ja, aber das zeigt doch wieder, dass der doch nicht richtig zu dir steht, Katharina. Wenn der Mann sagen würde, die Katharina ist jetzt mein neues Leben, dann würde der doch klar sagen, pass auf, Katharina, ich miete eine Wohnung, lass uns zusammenziehen, das ist unser Kind, wir gründen jetzt, das ist unser Ding, unsere Familie. Aber so ist es alles irgendwie so unverbindlich, ja, mach so, mach dieses. Er meinte auch zu mir, wenn ich das Kind kriege, also er verlässt seine Frau und er hat also 2 Kinder, hat noch einen Sohn. Mhm. Er würde mit dem reden und er würde sich von ihr scheiden lassen. Ja, das klingt alles so unentschieden und so. Dem müsste doch klar jetzt sagen, hier, ich stehe auf deiner Seite, ich bin der Auffassung, mach dieses und jenes, das ist unser Leben. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin, mit der Annette, noch ein paar Worte sprichst. Katharina, ist das in Ordnung? Ja. Und dann kann die Annette dir auch noch ein paar Beratungsstellen in deiner Nähe gleich sagen. Ja, das sag ich. Ja? Und geh mal noch kritischer an den Mann ran. Ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, ob ich dir einrede, ich habe das Gefühl, dass der vielleicht auch ein bisschen mit dir spielt und der nicht richtig sich bekennt zu dir. Sage ich jetzt mal so, musst du jetzt auch nicht darauf antworten. Leg mal auf, die Annette ruft dich gleich wieder an. Ja, das mache ich. Alles Gute, tschüss, Katharina. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen. Jetzt geht es weiter mit Markus. Und Markus ist wie alt? 17 Jahre. 17 Jahre. Genau. Hi. Hi. Na? Dein Thema, Markus. Mein Thema ist, ja, es geht um Sex. Um Sex. Um Sex. Und zwar bin ich, sexsüchtig. Nee, ja, im Gegenteil. Nee, im Gegenteil. Ich habe folgendes Problem. Und zwar glaube ich, schwul zu sein. Mhm. Also in der Klasse oder in der Schulklasse damals war es schon so, dass ich mich nie nach Frauen orientiert habe, sondern eher nach Männern bzw. Jungs. Mhm. Und auch denen eher auf den Arsch geguckt habe. Mhm. Nur ich könnte, also ich habe jetzt auch einen schwulen Kerl kennengelernt, was hier in Förde, ich wohne in Förde, sehr selten ist, weil es ist ein doch sehr kleiner Ort. Liegt in NRW, ne? Genau, hier in der Nähe von Wesel, vielleicht kennst du das. Ja, vom Hören, nur vom Hören. Mhm. Also ich habe einen kennengelernt und wir treffen uns auch öfter und ich hatte auch oder habe das Gefühl, dass ich mich auch in ihn verguckt habe. Mhm. Wie hast du den kennengelernt und wo? Ich habe den kennengelernt in Wesel, auf dem Kornmarkt. Mhm. Und wir sind jetzt seit... Was ist Kornmarkt? Kornmarkt ist so eine... Ja, das ist so ein Kreis und dann, also da drumherum sind ganz viele Kneipen. Ach so. Deswegen nennen jetzt keinen Namen. Ja, ne, ist klar. Okay. Ja, und ja, wenn wir so zu zweit irgendwo sitzen oder so, dann, also wir sind uns schon sehr nah irgendwie, gefühlsmäßig. Mhm. Nur dann soll es ja auch mal mehr werden, ne? Mhm. Und dann kneife ich irgendwie immer. Mhm. Wie lange läuft das jetzt schon, dieses Techtelmechtel, sage ich mal so? 6 Wochen. Mhm. Wie alt ist er? Er ist 18. Mhm. Und versucht er immer so ein bisschen näher an dich ranzugehen? Ja, anfangs versuche ich das ja auch. Mhm. Nur wenn es dann halt so weit kommt, dann blocke ich immer ab, beziehungsweise suche Ausflüchte. Wie weit ist es denn schon gekommen? Habt ihr geknutscht schon? Ja, gut, das haben wir. Das war harmlos. Ja. Und er würde natürlich gerne auch mit dir richtig schlafen. Genau. Mhm. Du bist dir aber auch gar nicht sicher, ob du da sehr verliebt bist. Doch, das bin ich mir schon. Doch, bist du schon. Das bin ich schon. Du magst ihn schon sehr gerne. Mhm. Mhm. Ich habe ihn sehr, sehr gerne. Mhm. Tim heißt er. Ja. Du hast vorher auch keine Beziehung zu einer Frau, zum Mädchen mal gehabt? Sexuell gar nicht? Ja, nee, sexuell gar nicht, aber so in der 6. Klasse, da hat jeder so sein Mädel, seine Perle. Mhm, Nur das war nie so meine Welt. Ja gut, in der 6. Klasse ist natürlich auch schon, da ist man noch sehr jung. Also ich hatte auch schon mal mit einem jungen Petting, das war im Alter von 13 Jahren, das sind diese ganz normalen Doktorspielchen halt. Ne? Das ist ja eher normal. Aber wie reagiert er denn darauf? Wie heißt der? Tim? Tim. Wie reagiert Tim denn darauf, dass du so ein bisschen abweisend bist und zurückhaltend noch? Ich denke, ich weiß es, ich kann es nur erahnen, weil er spricht dann auch nicht weiter drüber. Mhm. Also er lenkt dann auch ab zum anderen Thema und reden wir über Fernsehen oder sonst irgendetwas. Pass auf, Markus, ich finde, dass das nach 6 Wochen noch gar nicht so schlimm ist, dass dann noch nicht Nein, es geht jetzt nicht darum, sexuellen Kontakt jetzt mit Tim zu haben, sondern dass ich mir das einfach so nicht vorstellen kann. Man wächst irgendwie von der Pike auf mit dem Gedanken auf, immer Mann und Frau. Mhm. Mit einer Frau kann ich nicht, weil ich da keine Gefühle entwickeln kann. Und mit einem Mann, weiß ich nicht, das ist... Traust du dich noch nicht so richtig? Traue ich mich nicht. Mhm, kann ich mir auch mehr eigentlich... Es hört sich blöd an, einen Kerl zu lieben, aber mir nicht mehr vorstellen zu können. Aber an was denkst du denn, wenn du dir einen runterholst? Auch an Mann. Du bist ja sehr direkt. Ja, also darum geht's doch. Dann müssen wir es auch so offen aussprechen. Ja, natürlich denke ich da an Kerle. Ja, also. Mh. Ja. Und es ist doch... denkst du dabei auch schon mal an deinen Freund Tim? Ja. Siehst du? Ja. Ist auch normal, dass man an den denkt, den man sehr gerne hat. Ist ja auch genau richtig. Ja gut, aber das ist ja doch was anderes. Warum? Dann ist doch der Schritt gar nicht mehr so weit, das auch in die Realität umzusetzen. Aber es ist doch mit 17 Jahren eigentlich schon sehr verwunderlich, dass da noch nicht mehr gelaufen ist, oder? Wie, das? Ja, wenn ich hier meine Hetero-Kollegen mal so sehe, also von mir wissen eigentlich alle, dass ich schwul bin, und ich die so höre... Ja, gestern hatte ich die Perle, letzte Woche hatte ich die. Ach, ist es oft auch Aufschneiderei und es gibt so viele Leute, die auch mit 18, 19 zum ersten Mal erst ihren ersten Sex haben. Das finde ich noch alles ganz, ganz im Rahmen des Normalen, was bei dir da abgeht. Ich finde es schon schlimm. Also für mich ist, er kommt so in 2 Stunden, er muss noch bis 2 Uhr arbeiten. Er arbeitet bei McDoof. So. Und, Du hast eine eigene Wohnung? Ja, ja schon seit ich 15 bin. Ja. Also, ich finde, dass du dir das vielleicht noch ein bisschen, dass du dir ruhig noch ein bisschen Zeit lassen solltest, wenn du noch nicht so richtig das Gefühl dazu hast. Mhm. Ihm das vielleicht auch mal so erklärst. Und dann ist... Ja, aber ich kann es mir ja selber nicht erklären irgendwie. Ich glaube, du musst es dann aber irgendwann und vielleicht gar nicht so weiter ferne auch einfach dann mal tun. Tu es einfach. Tu es. Wenn man Angst hat. Da muss man auch die Angst überwinden. Angst ist dafür da, dass man sie überwindet. Man muss immer das tun, wovor man am meisten Angst hat. Dann kommt man am weitesten im Leben. Und alle Voraussetzungen stimmen ja. Du hast einen netten Jungen, den du gerne hast, den du magst. Du hast sexuelle Sehnsüchte, die zu Jungs generell tendieren und du stellst dir ihn auch im Sex für dich alleine vor. Ja. Also du bist schon ganz nah dran. Du musst jetzt nur noch den letzten zündenden Funken da reinwerfen und dann brennt alles. Naja. Das ist einen kleinen Ruck vielleicht dir selbst geben, Markus. Ich werde es versuchen. Ja, vielleicht schon. Ja, und auch nicht übertreiben in der Aktivität, aber es schon dann bald schon machen, weil ich glaube, dass du dir einen großen Kopf darüber auch bereitest. Ne? Ja, sonst würde ich ja nicht arbeiten. Ja. Also ran an die Angst, es tun. Was weißt du, wie schön es hinterher ist? Hoffentlich. Alles Gute, Markus. Kann ich noch eine Autogrammkarte haben? Ruf bitte am Tag diese Nummer hier an und dann kriegst du eine. Am Tag? Ja. Okay. Okay, tschüss, Markus. Gut. Schau, Domian. So, meine Lieben. Das war die erste Ausgabe in dieser Woche von Domian. In der Technik war Markus Liebetanz und morgen heißt unser Thema, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, das würde ich nie wieder tun. Was würdet ihr ganz klar nie wieder tun in eurem Leben? Morgen Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Uhr. Das ist unser Thema. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis dahin. Bye bye.